WDR 5. Neugier genügt. Tief im Bauch der Angel 8 ist die Hölle los. Ein PKW nach dem anderen fährt die Rampen des Autofrachters herauf, vor allem VW Santanas Made in Shanghai. Lampen werfen ein fahles Licht, Abgase machen das Atmen schwer. Die Fahrer parken auf dem Zwischendeck, springen heraus, machen Platz fürs nächste Auto. Parkabstand eine Faustbreite. Die Beladung des Schiffes dauert keine 2 Stunden. 1000多辆，像安吉八号，在1400左右。 Die Angel 8 fasst 1400 Autos. Sie fährt jetzt nach Tianjin in Nordchina. Das dauert 2 Tage. Das ist viel sicherer als der Transport über Land und spart Kosten. Wir verladen 4.000 bis 6.000 Autos am Tag an 3 Ladeplätzen. Hu Bo ist der Vizegeschäftsführer der Firma Dunglei Roro. Das Unternehmen wickelt Autotransporte ab im Hafen von Shanghai Waigaoqiao. Hu Bo stammt aus der staubigen Nordwestprovinz Shanxi, kam 2003 nach dem Studium nach Shanghai, zusammen mit sämtlichen Mitbewohnern seines Unischlafraums. Die jungen Männer wollten durchstarten in der großen Stadt, erzählt er. Es hat geklappt. In den vergangenen Jahren ist das Autoverladegeschäft sehr gut gelaufen. Chinas Automarkt wächst stark, ebenso der chinesische Autoexport. Chinesische Autos gehen heute in riesiger Zahl nach Lateinamerika und Afrika. Marken wie Chery, Geely und Chang'an, die verladen wir für den Export. Dann haben wir innerchinesische Transporte wie diesen hier. Und schließlich die Importe, BMWs, Volvos, Toyotas, Nissans und andere. In Shanghai werden Schiffe beladen und entladen. Das war schon immer so. Wenn es etwas gibt, das sich durch die gesamte mehrfach gebrochene Geschichte dieser Stadt hindurchzieht, ist es das. Ohne Schiffe kein Shanghai, ohne Hafen kein Handel mit der Welt, ohne Handel keine Zuwanderer wie Hu Bo, die das Glück suchen. Ohne Zuwanderer keine Metropole. Früher wurden Opium und Tee durch den Shanghaier Hafen geschleust, heute eben Autos. Es ist kein Zufall, dass Shanghai die Partnerstadt von Hamburg ist. Dunglei Roro ist eine von mehr als 5000 Firmen, die in Shanghai im Hafen- und Logistikbereich tätig sind, einem Wirtschaftssektor mit 500.000 Beschäftigten. Shanghai verknüpft China mit der Welt, transportiert die Warenflut des Exportweltmeisters nach draußen und verteilt umgekehrt die globalen Einfuhren ins weite chinesische Hinterland. Keine Stadt sei für diese Verteilerrolle besser positioniert, sagt der Historiker Ge Jianxiong von der Shanghaier Fudan-Universität. Shanghai liegt zentral an der chinesischen Ostküste, genau zwischen Nord und Süd. Und noch wichtiger, an der Mündung des Yangtze. Den Platz für irgendeinen Hafen zu finden, ist nicht schwer. Doch ein Hafen mit großem Hinterland, der ist rar. Von Shanghai können Schiffe tausende Kilometer den Yangtze flussaufwärts fahren, bis nach Ibin in der Provinz Sichuan. Am Fluss entlang leben hunderte Millionen Menschen. Das ist das Zentrum Chinas mit milden Temperaturen und vielen Niederschlägen. Das sind die wirtschaftlich am meisten entwickelten Regionen des Landes. Deshalb haben die Briten Shanghai zu ihrem wichtigsten Hafen gemacht und hier am Flussufer den Band, die berühmte Uferpromenade, mit seiner viktorianischen Architektur gebaut. Shanghais Hafen lockt seit den 80er Jahren wieder Unternehmen und Investoren in die Stadt und das umliegende Yangtze-Delta. Die Region erarbeitet fast ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung. Besonders viele deutsche Firmen seien vertreten, sagt der frühere Delegierte der deutschen Wirtschaft in Shanghai, Jan Nöther. Wenn wir uns die deutsche Handelskammer als Beispiel nehmen, so haben wir in und um Shanghai in etwa 1600 deutsche Unternehmen. Wir haben in der Nordregion Chinas etwa 560 deutsche Unternehmen und wir haben etwa 320 Unternehmen aus Deutschland im Süden Chinas. Mit anderen Worten, Shanghai war in der Vergangenheit und ist auch heute der Industriestandort aus dem Blickwinkel der deutschen Unternehmen. Ja, der Firmensitz ist Shanghai und das wird in der Zukunft sicherlich nicht anders sein. Shanghais Hafen war und ist der Pulsgeber, das Herz der Stadt. Heute allerdings pumpt dieses Herz nicht mehr im Zentrum der Metropole. Es ist herausgerissen aus dem Stadtkorpus, liegt ausgelagert weit draußen. Schon die Autoverladestelle von Wai Gao Xiao ist 25 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Der neue, noch viel größere Tiefwasserhafen liegt sogar 90 Kilometer Luftlinie südöstlich der Stadt. Draußen im Meer zwischen zwei vorgelagerten Inseln auf aufgeschüttetem Land. Zu erreichen nur mit Erlaubnis über eine 32 Kilometer lange Seebrücke. Der Yangshan-Hafen ist nach Containerumschlag der zweitgrößte der Welt. Er ist ein globales Drehkreuz, weit weg von den Menschen, im Sommer umtost von schweren Taifunen. 60 knallrote Hafenkräne bearbeiten die festgemachten Ozeanriesen. Gesteuert wird der Hafen vom Shanghaier Stadtzentrum aus. Dort sitzen die Handelsfirmen in ihren Wolkenkratzern, die Reedereien, die Banken und die Anwälte, die zur Abwicklung der Geschäfte nötig sind. Große Schiffe gehören schon lange nicht mehr zum Stadtbild. Selbst Matrosen und Hafenarbeiter fehlen. Sie wohnen in Massenunterkünften weit draußen in Hafennähe. Shanghai ist die verkehrsreichste Hafenstadt der Welt. Doch gleichzeitig eine Stadt ohne Hafenatmosphäre. Das war einmal anders. Der Hafen Shanghai war ein wunderbarer Ort. Die Menschen aus dem Westen nannten ihn das Paradies der Abenteurer. Kaufleute kamen hierher und machten ein Vermögen. Viele blieben, ließen sich dauerhaft nieder. Zur Spitzenzeit erreichte die Zahl der hier lebenden Ausländer 150.000, eine riesige Zahl. Heute gibt es in ganz China vielleicht 1.000 Ausländer, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung besitzen. Der Historiker Ge Qianxiong forscht an der Shanghaier Fudan-Universität zur Shanghaier Stadtgeschichte. Das alte Shanghai vor dem Zweiten Weltkrieg und der kommunistischen Machtübernahme war ein Schmelztiegel, Ostasiens wichtigste Handelsmetropole, ein Ort, an dem britische Kaufleute auf sephardische Juden und russische Revolutionsflüchtlinge auf Vertreter der hanseatischen Handelshäuser trafen. Shanghai war ein Freihafen, offen für die Welt. Allerdings auch ein Ort bitterer Armut, ein Ort der Gewalt und des westlichen Imperialismus. Der Hafen lag zu dieser Zeit noch mitten in der Stadt. Shanghais Stadtzentrum liegt nicht am Meer, noch nicht einmal am großen Yangtze-Mündungstrichter, sondern etwas zurückgesetzt am schiffbaren Huangpu, einem kurzen Nebenfluss, der unweit im Yangtze-Delta entspringt. Wer in den 30er Jahren mit einem Ozeandampfer nach Shanghai gereist ist, kam auf dem Huangpu mitten in der Stadt an, gleich an der Prachtmeile am Wasser, dem Bund, mit seinen Banken und Hotelpalästen. Betty Grebenschikow erinnert sich an diese Ankunft in der Stadt. In ihrem Fall allerdings weniger prächtig. Es war sehr heiß und feucht und laut. Ein totaler Kulturschock. Auf dem Schiff war alles sauber und wunderbar. Und dann verschlug es uns in diese sehr arme Gegend von Shanghai. Laut und dreckig. Überall waren Rikschas. Das hatten wir noch nie gesehen. Das war 1939. Betty Grebenschikow, heute Amerikanerin, war damals 9 Jahre alt. Mit ihren Eltern war sie vor den Nazis aus Berlin geflohen. Die Familie war jüdisch. Sie kam in eine Stadt, die in ihrer Struktur weltweit einzigartig war. De facto gab es 3 Shanghais. In der Mitte lag das International Settlement, in dem Briten und Amerikaner das Sagen hatten. Südlich davon erstreckte sich die sogenannte französische Konzession, wo Paris bestimmte. Und darum herum wucherte das chinesische Shanghai. Die ausländisch beherrschten Stadtgebiete waren kein förmlicher Kolonialbesitz. Nach dem ersten Opiumkrieg 1842 hatten die westlichen Mächte dort aber Sonderrechte erzwungen. Ihnen unterlag die Verwaltung, die Gerichtsbarkeit, die Polizei. Chinas Kaiser hatte nichts zu sagen. Die Chinesen, die auch in den Ausländerenklaven die übergroße Mehrheit bildeten, wurden in ihrem eigenen Land zum Menschen zweiter Klasse. Eine große Ungerechtigkeit. Und doch hat sich in den folgenden 100 Jahren ein faszinierendes Stadtgebilde entwickelt. Zwischen den Weltkriegen war Shanghai die vielleicht internationalste Stadt auf dem Globus. Nicht nur Europäer aller Nationen lebten hier, sondern auch Japaner, Philippiner, Araber. Die Briten ließen indische Sikhs die Polizeiarbeit verrichten, die Franzosen wiederum Vietnamesen aus der Kolonie Indochina. Die Oberschicht bildeten weiße Europäer und Amerikaner. Die US-Amerikanerin Tess Johnston lebt seit mehr als 30 Jahren in der Stadt. Sie hat die Geschichte des alten Shanghai erforscht und dabei Pionierarbeit geleistet. Die Ausländer haben auf der Sonnenseite gelebt, mit billigen Dienstboten und importiertem Essen. Ein Engländer zum Beispiel, der zu Hause bescheiden in einem Vorort gewohnt hätte und mit der U-Bahn gependelt wäre, hier konnte er sich gleich 5 Dienstboten leisten, ein Auto und einen Fahrer. Die meisten waren im Handel tätig. China war damals schon ein neuer, aufstrebender Markt. Das waren nüchterne Geschäftsleute, die sahen die Gelegenheit und ergriffen sie. In Shanghai war ein Vermögen zu machen und auszugeben. Es fehlte an nichts. Die großen Kaufhäuser auf der Nanking Road boten die neueste Mode aus Paris und London. In den Kinos liefen die jüngsten Hollywood-Filme und Produktionen der Shanghaier Studios. Die Stadt war berüchtigt für ihre Bordelle, für ihre Gangster, für die Pferdewetten und die Tanzlokale, in denen amerikanische Jazzbands auftraten und russische Tanzhostessen zur Verfügung standen. Gala, Partys, Bälle. Sir Victor Sassoon veranstaltete jedes Jahr einen Kostümball. Wer dazu nicht eingeladen wurde, hat sich fast umgebracht. Vom Ende des Ersten Weltkrieges bis 1937, als die Japaner angriffen, diese 20 Jahre waren die Glanzzeit. Es gab mehr als 200 Clubs, 500 Nachtclubs. Es gab Yachtpartys, Jagdausflüge, alle möglichen Sportarten, Reiten, Tennis. Ein Mikrokosmos. Es war das Paris des Ostens. Then it's bright time in dear old Shanghai with our lips all down so. Auch vielen Chinesen bot Shanghai Wohlstand und Chancen. Sie strömten aus dem rückständigen Hinterland in die moderne Metropole. Sie wirkte wie von einem anderen Stern mit ihren Hochhäusern, Autos und Neonlichtern. In Shanghai ist unter westlichem Einfluss das moderne China entstanden. Ein China der Büroarbeit, der Kleinfamilie und des Konsums von Industriegütern. Shanghai war außerdem eine Stadt der Flüchtlinge, ein rettender Hafen, der von Neuankömmlingen kein Visum verlangte. 20.000 Juden aus Deutschland und Österreich überlebten hier den Holocaust. Die meisten Emigranten lebten in Hongkou, einem armen chinesischen Stadtviertel am Fluss. Betty Grebenschikow ist den Shanghaiern bis heute dankbar. Die Chinesen waren sehr gut zu uns. Sie behandelten uns mit einer Art freundlicher Gleichgültigkeit. Dabei hatten sie selbst Probleme. Wir waren arm, aber die Chinesen um uns herum waren noch viel ärmer. Aber irgendwie haben sie sich durchgekämpft. Und sie kannten das Wort Antisemitismus nicht. Sie nahmen uns in ihrer Mitte auf und sagten nicht, ihr seid auf unserem Territorium, was wollt ihr hier? Das werde ich niemals vergessen. Mit Mao Zedongs Machtübernahme im Jahr 1949 hörte das alte Shanghai auf zu existieren. Fast alle Ausländer mussten die Stadt verlassen. Mit dem kapitalistischen Freihandel war es vorbei. Chinesische Unternehmer flüchteten vor den Kommunisten nach Hongkong. Die politischen Kampagnen begannen. Millionen Landbewohner wurden in die Stadt umgesiedelt. Die Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren eliminierte die gebildeten Schichten. Schulen und Universitäten waren geschlossen. Hunderttausende junge Shanghaier wurden aufs Land geschickt. Sie kamen Jahre später ohne Bildung, ohne Beruf wieder zurück. Shanghai hatte spätestens in den 80er Jahren seinen Charakter gänzlich verloren. resümiert Ge Zhenxiong. Die einst stolze Weltmetropole war zur proletarischen Provinz geworden. Der Bruch mit der Vergangenheit war total. Eine Kontinuität gibt es nicht. Ein nächtlicher Flug über Shanghai. Blinkende, leuchtende, exotisch geformte Wolkenkratzer und Türme spiegeln sich im Fluss. Wie ein bunter Stein-, Licht- und Kristallgarten. Das ist die Metropolis im 21. Jahrhundert. Skyfall, der jüngste James Bond, setzt Shanghai in Szene. Nur für ein paar Minuten führt der globale Handlungsstrang des Films in Chinas Hafenmetropole. Doch in der kurzen Zeit kommt die Stadt gut weg. Einer der Regisseure des Films, Alexander Witt, schwärmt im Shanghaier Fernsehen. Das ist eine unglaubliche Stadt in der Nacht mit all den Lichtern. Das sieht irre aus durch die Linse. Ich habe sowas noch nie gesehen. Im Film endet die Flugsequenz in einem Swimmingpool auf dem Dach eines Hotelturms. Dort schwimmt James Bond, alias Daniel Craig. Wenn Regisseure heute die Stadt der Zukunft abbilden wollen, landen sie immer öfter in Shanghai. Skyfall wurde in Shanghai Pudong gedreht, dem seit den 90er Jahren entstandenen Finanzviertel auf der östlichen Flussseite. Hier stehen einige der höchsten Wolkenkratzer der Welt. Der jüngste, der Shanghai Tower, erreicht 632 Meter. Pudong steht für das neue Shanghai. Zu Beginn der 90er Jahre hat die Stadt eine Totalverwandlung erlebt. Abriss, Neubau, Expansion. Hochhäuser schossen überall in die Höhe. Konsum, Verkehr, LED-Anzeigen. Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich auf 25 Millionen Menschen. 1993 fuhr die erste U-Bahn. Heute gibt es 337 Stationen. Das Netz ist nach Kilometern schon das größte der Welt. Shanghai, die Weltstadt, eine moderne Global City. So präsentiert sie sich. Doch stimmt das Bild? Ein Samstag auf dem Shanghaier Volksplatz. Hier hat sich einst die Pferderennbahn der Briten befunden, dann ein asphaltierter kommunistischer Aufmarschplatz für 1 Million Menschen. Heute wächst hier ein Park. Ringsherum stehen neue Wolkenkratzer. Deren futuristische Fassaden stoßen hier allerdings auf ein eher altertümliches Geschäft. Auf dem wöchentlichen Heirats- und Kupplermarkt suchen Väter und Mütter nach einem Ehepartner für ihr Kind. Das Kind ist meist schon etwas in die Jahre gekommen und muss dringend unter die Haube. Meine Tochter macht sich keine Sorgen, aber wir, es wird jetzt Zeit. Erzählt ein Vater. Seine Tochter ist 28 Jahre alt. Mit 30 ist es zu spät. Im Alter meiner Tochter sind doch schon keine guten Jungs mehr übrig. Hätte sie doch bloß an der Uni jemanden gefunden. Fährt die Mutter dazwischen. Hat die Tochter aber nicht. Und jetzt droht ihr in den Augen der Eltern ein grauenvolles Schicksal. Sie könnte zur Shengnü werden, wie sie in China heißen, zu einer Restfrau, zu einer Übriggebliebenen. Deshalb kommen die Eltern in den Park, quatschen andere Eltern an, die ledige Söhne haben, wandern an endlosen Wäscheleinen entlang. Daran hängen hunderte von Steckbriefen der Heiratswilligen. Alter, Größe, Verdienst, Besitz, Wohnung, Auto oder auch nicht. Professionelle Kupplerinnen sind am Werk, sitzen auf dem Markt mit langen Namenslisten wie die Spinnen im Netz. Allerdings stehen auch die Männer unter Druck. Wer keine Eigentumswohnung vorweisen kann, findet keine Frau. Shanghais Gesellschaft denkt konservativ. Alternative Lebensentwürfe sind selten. Die kommunistische Regierung fördert ein traditionelles, konfuzianisches Gesellschaftsmodell. Autoritär, patriarchalisch und dazu streng nationalistisch. Shanghai ist anders als Hongkong keine kosmopolitische Stadt mehr, trotz des großen Hafens. Ausländer sind nur für begrenzte Zeit geduldet, je nach Visumsdauer etwa für 3 Monate oder 1 Jahr. Das Visum muss immer wieder erneuert werden. Eine Immigration ist faktisch unmöglich, selbst für Menschen, die seit 20 Jahren in China leben. Nur wer einen chinesischen Staatsbürger heiratet, darf sich dauerhaft niederlassen. Und so bleibt Shanghai langfristig eine monoethnische, monokulturelle Stadt. In den Kinos dürfen pro Jahr nur 34 ausländische Filme laufen. Zensoren durchforsten jede Kunstausstellung auf politisch oder moralisch Anstößiges. Die Regierung koppelt das chinesische Internet immer mehr ab vom Rest der Welt. Immer mehr Webseiten sind blockiert von Google bis Facebook. Wer die Einparteienherrschaft der Kommunisten öffentlich kritisiert, bekommt Probleme. Gesellschaftliche Bewegungen werden von den Behörden im Keim erstickt. Und so hat das neue Shanghai bislang keinen nennenswerten Beitrag zur globalen Kultur, Politik oder Gesellschaft geleistet. Das alte, weltoffene Shanghai hingegen ist heute zum Stadtmythos geworden. Zumindest oberflächlich. Zunächst bei Ausländern, mittlerweile aber auch bei Chinesen. Eine tiefere Beschäftigung mit der Geschichte und dem städtischen Erbe findet aber nicht statt. Die Freiheit nimmt zudem nicht zu, sondern wird noch weiter eingeschränkt. Inmitten dieses autoritär regierten Glitzermolochs begeistern sich heute immer mehr Ausländer für Shanghais wilde Jahre vor dem Krieg. Sie ziehen in Altbauten, kaufen sich Art-Deco-Antiquitäten, meist Fälschungen, hängen sich Fotos vom Shanghai der 30er Jahre an die Wände, lassen sich auf spezialisierten Stadtführungen erzählen, welche schillernde Figur damals in welcher Villa der französischen Konzession lebte. Wenn die Nostalgie auflebt, ist das in der Regel ein schlechtes Zeichen für die Gegenwart. Aber was soll's? Das versunkene alte Shanghai ist aufregend genug. Man sollte sich einfach hineinfallen lassen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.